In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Herzlich willkommen zur Episode 6 von Das Ferngespräch. Bei mir wie immer aus Moosburg im wunderschönen Bayern. Und Alexander am anderen Ende, nach abenteuerlicher Suche nach einem Wi-Fi-Raum und einem missglückten Versuch zu telefonieren mit mir vor 2 Tagen. Wo bist du, Alexander? Erzähl's uns. Ich bin momentan in Goa, nachdem ich von Mumbai da mit dem Zug hingefahren bin. Wie war denn die Zugfahrt? Ich stelle mir so eine Zugfahrt in Indien abenteuerlich vor. Also ja, Zugfahren ist in Indien so das berühmteste Verkehrsmittel, kann man sagen. Also da läuft eigentlich alles über den Zug, weil der Verkehr ist sehr verstopft. Also man muss sich es ist ein riesen Getümmel, es ist ein riesen Ameisenhaufen. Auf der Straße hupt jede Sekunde hupt da jemand und man kommt da einfach nicht so schnell voran. Der schnellste Weg ist einfach mit dem Zug die Strecke zurückzulegen. Und das ist sehr abenteuerlich, weil man, um überhaupt das Ticket zu bekommen, ist schon eine riesen Herausforderung. Da gibt es keine Ticketautomaten, weil der Fahrplan sich vermutlich so schnell wechselt, dass die gar keine Fahrpläne aushängen können. Das heißt, man stellt sich dann in so eine Reihe an, 30 Leute vor einem, und das ist aktives Anstellen ist da angesagt. Das heißt, die Inder, die drücken und drängen auch rein. Aktives Anstellen. Ja, und dann kommt man irgendwann mal am Schalter an und dann sagt er einem, ja, jetzt lass mal deinen Zettel sehen. Und dann sage ich, ja, was für ein Zettel? Und dann sagt er, ja, du musst erstmal hier das Formular ausfüllen. Und dann denke ich mir, ach, scheiße, ja. Und dann reicht ihm so ein Formular und dann muss man erstmal aufschreiben, halt die Visa-Nummer, woher man kommt, wohin man geht, was für ein Abteil. Und selbst zum Beispiel, wenn man mit 500 Rupien zahlen möchte, also das Kurs ist 1:80 ungefähr zu Euro, wenn man mit 500 Rupien zahlen muss, dann muss man sogar die Scheinnummer auf dieses Formular schreiben, falls die gefälscht sind und so weiter. Ja, genau. Und das habe ich dann gemacht und ja, also es ist auf jeden Fall ein Riesendrama. Es hat ungefähr 5 Stunden gedauert. Ich musste nochmal zurück, muss meinen Ausweis holen mit meinem Visa drin und so weiter und dann nochmal hin und dann auch in den Zug reinzukommen ist auch gar nicht so einfach. Ist Gleis zu finden ist nicht einfach und dann in den Zug reinzukommen ist nicht einfach, wenn man dann auch auf den Zug so halb aufspringen muss und im Feierabendverkehr, da drängen wirklich alle rein. Also das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ungefähr so, als wenn man da Zug fahren möchte, wie wenn man nach einem Bayern-Spiel in die U-Bahn so ist es. Also da drängen alle rein auf einmal. Also was ich ja großartig fand, ist, du hast uns ja eine Impression vom Mumbaier Straßenverkehr aufgenommen. Ich muss das mal abspielen. Moment mal. Damit. Du hast ja schon ein paar Nahtoderlebnisse, bevor du überhaupt in diesen Bahnhof ankommst, oder? Oder ist das so gefährlich, wie sich das anhört? Oder lernst du da zu vertrauen und gehst irgendwann einfach mal über die Straße und hoffst, sie werden schon bremsen? Also diese Aufnahme, das war ein ganz normaler Straßenverkehr. Also es war jetzt nicht irgendwie was Besonderes oder besonders laut oder sowas, sondern es war ein ganz normaler Straßenverkehr, ja. Und also die fahren halt, also erstens das Linksverkehr, wo man dann als Deutscher so ein bisschen Probleme hat. Und zweitens, die fahren halt, wo Platz ist. Und weil die dann links und rechts beim Auto dann nur 5 cm Abstand zum anderen Auto haben, dann hupen die einfach. So mit Gewalt und so weiter habe ich jetzt gar nichts festgestellt in Indien. Aber dass die, also über die Straße zu gehen, ist eine größere Gefahr. Und dann Risiko Nummer 2 ist scharfes Essen. Und dann einfach die dritte Gefahr ist, dass man einfach einen Kreislaufkollaps bekommt, weil es einfach zu laut ist. Die Luft ist da, das muss man sich vorstellen, wie so ein Also es fühlt sich gar nicht nach Luft an, es fühlt sich schon fast nach Flüssigkeit an, die einen umspült. Ja, es ist eine Mischung aus Staub und dann ist da auch ganz viel so, die kochen auf den Straßen mit Feuer und Kohle. So, muss ich das vorstellen, wie wenn jetzt in der Innenstadt, du kennst ja das vom Grillen an der Isar in München, oder? Also an der Isar, dem Fluss in München, ist Grillen erlaubt und musst dir vorstellen, alle Zimmer grillen die nicht an der Isar, sondern grillen eben mitten in der Stadt. Und so riecht's da auch, ja. Mhm. Gemischt mit Fischgeruch, mit Kloake, mit Abgasen, mit Feinstaub. Also es ist wirklich, also da zu leben ist kein Spaß. Also da zu leben ist kein Spaß. Du kamst ja jetzt aus mindestens mal einem Land, in dem du dich fast schon gleich niederlassen wolltest. Also in Südafrika, Kapstadt, klang's nach, ich bleibe jetzt hier und werde reich und berühmt als Immobilienfachmann. Also erstmal muss ich sagen, das ist ein totaler Kulturschock. Ja, das ist so ein Wechselbad der Gefühle. Das heißt, erst Afrika, wo die Leute in Lehmhütten leben zum Teil, dann kommt Dubai, wo alles größer, weiter, schneller, ich bin der Tollste ist. Und dann wieder Indien, wo es eben sehr viel Armut gibt, wo es auch wirklich, das ist wirklich hart anzusehen einfach. Ja. Aber gehen wir vielleicht nochmal zu Dubai. Also Dubai ist schon beeindruckend, wenn man da hinkommt. Das heißt, es gibt halt einen Wolkenkratzer am anderen. Ich habe mich dann gefragt, ob die alle überhaupt bewohnt sind oder ob da überhaupt Leute arbeiten oder ob die leer stehen, weil das sind so viele Hochhäuser. Das ist schon sehr beeindruckend, auch die Größe, die Dimension einfach, ja. Aber was ich vermisst habe generell an Dubai, ist so das kulturelle Angebot, ja. Da gibt es zwar eine Skihalle, wo man dann runterfahren kann, aber so Museen, Konzertsäle, Musik, das hat mir so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Das heißt, es nutzt sich sehr schnell ab im Vergleich zu irgendwie einer europäischen Großstadt. Das ist so mein Eindruck gewesen, wenn man es jetzt mit Paris vergleicht. Das ist viel, viel, vielschichtiger, ja. Wobei, was mich sehr beeindruckt hat in Dubai, ist dieses höchste Haus der Welt, Gebäude der Welt, das ist der Burj Khalifa, der eben 800 Meter hoch ist. Das ist eben schlappe zweimal das Empire State Building, ja. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn, ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Das Ding ist riesig groß, ja. Also du stehst davor und denkst dir, wow. Und dann... Bist du dann ganz oben eigentlich gewesen oder ist die Aussichtsplattform unterhalb vom Dach? Ja, vom Dach. Dieser 500 Meter, glaube ich. Aber das reicht auch schon. Das ist auch schon höher als das Empire State Building. Ganz an der Spitze, ja. Da kommt man ja auch nicht ganz hoch, ja. Okay. Also es war schon wahnsinnig hoch, ja. Und der schießt da hoch, dieser Aufzug. Was mich erstaunt hat im Empire State Building, da muss man mal umsteigen im Aufzug. Das heißt, die haben kein Durchgehen. Und im Burj Khalifa haben die einen 500 Meter hohen Aufzug. Das heißt, da schießt man an einem Stück hoch und muss nicht umsteigen. Wie lange fährt man da? Eine Minute. Also es ist schon schnell. man kriegt dann auch so einen Druck auf die Ohren. Aber ich denke, so 2 Tage reichen eigentlich für Dubai, ja. Wobei ich habe da auch krasse Sachen wieder erlebt. Mein Hotel, ich muss ja ein bisschen sparen, weil ich ja ein ganzes Jahr unterwegs bin und habe mir dann das zweitgünstigste da rausgesucht, das einigermaßen im Zentrum war. Und das war schon mal wieder der Hammer, ja. Also ich habe mich jetzt so gefreut auf ein Einzelzimmer und es war dann auch ein Einzelzimmer, aber es lagen zum Beispiel im Waschbecken und in der Dusche lagen so Klosteine, so WC-Steine, die so einen guten Duft machen sollen, ja. Habe ich mir gedacht, oh Mann, was ist das schon wieder für Blödsinn hier, ja. Es gab auch keinen Frühstücksraum, ja, wo es ein Hotel war, sondern man hat dann einfach in der Rezeption angerufen, hat gesagt, ja, ich hätte gern ein Chicken-Sandwich und einen Kaffee und O-Saft. Und dann bringen die das einem dann hin und dann isst man dann eben so halb auf seinem Bett sein Frühstück, ja. Also war schon wieder Abenteuer. Das heißt, Leute kennenlernen war Fehlanzeige. Ja, das war im Hostel, und da war eben kein Hostel und es ist eher so ein bisschen ein anonymes Hotel und ich habe dann sehr viel für mich alleine gemacht. Ich habe am Abend noch 2 so Südkoreaner kennengelernt, die mich dann gleich zu sich eingeladen haben nach Südkorea, dass ich mich unbedingt mal melden soll. Ja, aber jetzt nichts Tiefgreifendes. Aber ich war ja auch nur 2 Tage. Und 2 Tage ist auch voll in Ordnung. Bist du denn auch mal in die Wüste oder warst du die 2 Tage vollständig in der Stadt? Nee, ich war die nur in der Stadt und habe eben dort diese... Also gibt es eine entlang der Küste, sind da eben die ganzen Häuser und die ganzen Hochhäuser und die habe ich mir eben alle angeschaut und die Malls und die Palme, die sie da gebaut haben, wobei das sehr enttäuschend ist. Also die Palme, da fährt man dann mit der Metrobahn raus auf die Palme. Also die Palme ist größer, als ich gedacht habe. Und da ist dann eben ein großes Hotel und das war's dann. Mhm. Man kann dann zwar noch Delfine reiten oder sowas, aber sowas wollte ich dann nicht machen, weil das irgendwie ein bisschen den Tieren irgendwie nicht ganz fair gegenüber. Obwohl das bestimmt interessante Aufnahmen mit deiner GoPro gegeben hätte, wenn du Delfin geritten wärst. Ja, ja, ja. Ich sehne ja auch noch der ersten Unterwasseraufnahme entgegen. Ja, Du hast mir ein paar Notizen geschickt gehabt, da stand dann irgendwie kein Alkohol. Ja, in Dubai ist kein Alkohol erlaubt. Ja, weil ja islamische Staat. Ja, das hat mich auch nicht überrascht. Aber was ich dann schon interessant fand, war, dass, also ich meine, es ist uns ja durchaus geläufig hierzulande, dass in einem islamischen Land die Stellung der Frau eine andere ist. Aber du hast dann so eine Notiz auch noch hingeschrieben gehabt, Frauen haben ein eigenes Abteil in der Metro. Das heißt, du darfst nicht überall einsteigen, oder wie? Als Mann darfst du da nicht rein, die Frauen dürfen aber zu den Männern rein, wenn sie wollen. Aber wenn du als Mann da reingehst, dann sagen auch die Männer, hey, sofort raus da, ja. Also das ist nicht erlaubt. Und Indien ist es auch so. Wobei es gibt sehr viele Touristen natürlich und die westlichen Frauen, die kleiden sich natürlich nicht so wie dort und sind eher offener auch, ja. Ist auch alles ganz sicher, ja. Das heißt, du kannst da mit deiner Echtgold Kamera, mit einem Echtgold-Handyschutz, den es dort zu kaufen gibt, kannst du auch problemlos rumlaufen. Es ist ein Wahnsinnskontrast, ja. Also da geht es wirklich, also die Shopping-Malls sind riesig groß, die sind doppelt, dreimal so groß wie in Deutschland. Aber natürlich auch die ganzen europäischen und internationalen Brands dann drin. Aber ja, das war es dann irgendwie, ja. Also mich hat es so, ja, nicht enttäuscht, aber es ist schön zu sehen und ich freue mich auch, dass ich es mal gesehen habe, aber ich würde da jetzt nicht leben wollen. Okay, dann ging es von da aus nach 2 Tagen ja weiter. Genau. Ganz regulär im Flieger gestiegen. Was war es dann? Mumbai. Genau, nach Mumbai, ja. Ja, und Mumbai ist einfach ein Riesenmoloch, ja. Das ist allein der Verkehr, ja. Also, und so viele Leute. Also, du bist fix und fertig. Wenn du da 3 Stunden in der Stadt bist, dann bist du erledigt. Du bist echt erledigt. Du fällst da tot um. Und es gibt auch keine Cafés, wo du dich mal zurückziehen kannst, sondern die leben auch alle so halb auf der Straße. Ich habe dann ein Starbucks gefunden. Eigentlich hasse ich Starbucks, weil der Kaffee da so teuer ist, weil ich das nicht unterstützen will. Aber ich bin dann wirklich da reingegangen, weil es da einfach ruhig war. Das war der einzige Ort, wo es in der Stadt ruhig war. Ja, halt ein Gewusel und man muss es gesehen haben. Man muss es echt gesehen Wie lange warst du in Mumbai? haben. 4 Tage. Also ich war im Nord, in den Western Suburbs war ich. Das ist so im Westen, Nordwesten von der Stadt. Und dann musste ich eigentlich immer den ganzen Süden runter. Also mein Hotel lag nicht so optimal. Nach Süden runter durch die ganze Stadt. Das heißt, man ist schon eine Stunde unterwegs. Dann nutzt man immer den Bus eben und den Zug. Und im Süden gibt es eben durch die englische Vorherrschaft damals sehr viele Gebäude im Kolonialstil, ja, also die wirklich extrem schön sind. Aber alles ist sehr runtergekommen, ja. Man muss sich das so vorstellen, dass da einfach nie was dran gemacht wurde. Auch das, was neu gebaut wurde, ja, ist einfach, also das Neue, das kannst du alles in die Tonne treten, das kannst du direkt wieder abreißen, ja. Das ist einfach so minderwertig. Und das einzige Schöne sind eigentlich die alten Gebäude, aber die verfallen auch nach und nach. Ja. Und dann habe ich mir eben da die alten Gebäude angeschaut und auch dieses Hotel zum Beispiel, wo 2008 diese nicht Attentate, sondern diese Terroranschlag war. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wo das komplette Hotel zerlegt wurde von Terroristen. Und da war ich drin und habe mir das angeschaut und Gate of India und ja, habe eben so die Stadt mir angeschaut und mich einfach so ein bisschen versucht treiben zu lassen und war in dieser wahnsinnigen Menge dieser Menschen da mitzuschwimmen und so das Leben einfach mitzubekommen auch. Habe ich auf der Straße gegessen, das war höchstes Risiko. Aber ich habe es überlebt. Und dann habe ich doch eher mehr so Restaurants vertraut, weil das ist zu gefährlich. Ja. Ich habe es dann auch so ein bisschen im Magen gespürt und das war, also muss man echt aufpassen. Und vor allem, was auch witzig ist, also wenn man dann mal auf die Toilette muss, das ist dann auch eine spezielle Sache in Indien, ja, weil die haben kein Toilettenpapier. Also Oh. die Inder haben neben der Toilette eigentlich nur so einen Wasserschlauch, so eine Brause, also an einem Schlauch dran. Aha. Ich kann mir vorstellen, wie es funktioniert, ja, aber es gibt auch nichts, es gibt auch nichts, wo man sich dann abtrocknen kann oder föhnen oder irgend sowas, ja, das heißt, ich weiß nicht, wie die das machen, die hüpfen dann halt nass wieder in die Hose rein. Ja, es trocknet ja auch alles sehr schnell, aber das ist schon was Besonderes, ja. Und also entweder diesen Duschschlauch oder es ist dann so ein großer Bottich mit Wasser neben der Toilette mit so einem Krug. Also mit so einem 1 Liter Wasserkrug, wo man sich dann das Wasser rausnimmt und dann eben sich durch die Po-Spalte rennen lässt. So ungefähr, ja, so stelle ich mir vor, ja. Ich habe noch keinen Inder beim Geschäft erlebt. Ja, vielleicht, Ja. ich meine, Papier gibt's ja in vielen Formen. Vielleicht wirst du da zum Zeitungsleser in Indien. Ja, vielleicht, vielleicht, ja. Ich will Das jetzt war auch so gar das. nicht wissen, wie du das jetzt löst, dieses Problem. Ja, ich hab eine Rolle Toilettenpapier immer dabei. Ich werd auch nicht versuchen zu recherchieren für die Shownotes, wie das der typische Inder macht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sich da Anleitungen finden lassen, aber das dürfen die Hörer gerne selber machen. Wenn du jetzt nach mehreren Tagen Indien Revue passieren lässt, gab es da Dinge, mit denen du gerechnet hast und gab es Überraschungen, positive wie negative? Also was mich überrascht hat, ist, dass Mumbai absolut sicher ist, aus meiner Sicht. Also bin da nachts rumgelaufen, ich bin in allen Straßen rumgelaufen, auch in Seitenstraßen. Ich hatte nie das geringste Gefühl, dass es jetzt hier kritisch wird oder sowas. Weil, also die Inder, die machen auf mich einen ganz netten Eindruck und sind freundlich, lachen viel, sind auch eher vom Körperbau her ein bisschen nicht so breit und groß wie jetzt zum Beispiel in Afrika, die Schwarzen, ja. Von dem her habe ich mich da auch körperlich nicht so bedroht gefühlt, sage ich mal, wenn ich mal überspitzen darf, ja. Aber was ganz interessant war, ich bin dann jetzt auf der Fahrt nach Goa, habe ich eine Familie kennengelernt, die mich dann nach der Zugfahrt dann noch ein Stück mitgenommen hat. Und mit denen, die waren auch sehr westlich orientiert und mit denen bin ich dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe sie eben mal gefragt, auch woran das jetzt lag mit diesen ganzen Vergewaltigungen, die auch in der deutschen Presse waren, ja, woher das eigentlich kommt. Weil das ist ja so ein großes Gewaltthema, ja, oder so ein großes Thema bei uns in der Presse gewesen. Und ich habe oder er meinte eben, dass in Indien einfach krass ist, ja. Es gibt da keinen Sex vor der Ehe, das ist da total No-Go. Und wenn eine Frau trotzdem Sex vor der Ehe hat und es kommt dann die große Glocke, dann findet die nie wieder einen Mann. Das heißt, die machen das nicht oder machen das in der Regel nicht. Und es führt aber dazu, dass die Männer eben ein bisschen sexuell frustriert sind, ja. Oder dass denen halt einfach da der Hahn spannt. Wenn dann eben irgendwie eine Europäerin kommt, die ein bisschen freizügig herumläuft vielleicht, die sie aus Hollywood-Filmen kennen, auch in den Bollywood-Filmen wird ja auch immer so diese Liebe und so weiter zelebriert, ja. Und dann, wenn eine Frau so ein bisschen signalisiert oder so ein bisschen flirtet, dann erwarten die einfach mehr. Und das sollte man, glaube ich, als Frau dann nicht, sollte man da als Frau einfach beachten, dass man da denen nicht das Gefühl gibt, dass da was gehen könnte oder dass man die attraktiv findet, sondern einfach gleich sagen, nee, das ist jetzt eher, also dass da den signalisieren, dass nichts möglich Ja, ist. ich meine, das ist jetzt die eine Deutung. Auf der anderen Seite erklärt es ja auch immer noch nicht, wie es zum Teil zu Gruppenvergewaltigungen kommt, weil da signalisiert die Frau dann garantiert schon gar nichts mehr. Und es sind ja auch Vergewaltigungen bei uns durch die Presse gegangen von Interinnen. Also es sind nicht nur irgendwelche westlichen Frauen. Aber ich denke, dass die sexuelle Frustration auf jeden Fall eine große Rolle spielt, ja, wenn die einfach da nicht ran können, ja. Und, Ja, wäre das dann in so einer Stadt wie in Dubai nicht genauso? Also ich meine, da ist ja der islamische Glauben ist ja da ähnlich radikal, oder? Also wir sind jetzt keine Religionsexperten, wir zwei, aber ich meine mich zu entsinnen, dass du auch im islamischen Glauben keinen Sex vor der Ehe hast. ich weiß nicht, wie es du. Was ich auch sehr interessant fand in Mumbai, war, da gibt es so eine große öffentliche Wäscherei. Das ist so eine große Anlage, wo 5000 Inder arbeiten und Wäsche waschen. Das ist eben öffentliches Gebäude, aber es können Privatleute hin, die Wäsche waschen und auch Firmen. Und es ist halt Wahnsinn, wie groß das ist. Also da wird die ganze Wäsche wahrscheinlich von halb Europa mitgewaschen. Also auch wenn du jetzt ein T-Shirt kaufst oder eine Jeans, die in Indien gemacht wurde, dann ist die dort gewaschen. Von einem Inder, der in einem Betonkrog mit nackten Füßen drin steht und die mit den nackten Händen die Jeans wäscht. In der Chemikalienbrücke drin. Geheizt wird das Wasser mit Metalltonnen, so Regentonnen, die wir kennen, oder so Metallfässer, die auf zwei Backsteinen stehen oder so erhöht und drunter wird dann Feuer gemacht, damit eben das Wasser in der Tonne dann erhitzt wird zum Waschen. Und gebügelt wird zum Teil elektrisch, aber auch zum Teil mit Kohle im Bügeleisen drin. Also richtig old-style auch, ja. Wiegt dann so ein Bügeleisen 6 Kilo. Also es hat mich schon auch wahnsinnig beeindruckt, ja. Du siehst einfach Riesenbereiche, wo Wäsche getrocknet wird, wo Wäsche geschleudert wird, wo sie gewaschen wird, gefärbt wird und so weiter, ja. Und die ganzen Leute, die füllen eben diese Chemikalien alle mit den Händen ab. Vielleicht ist auch Großteil nur ganz normales Waschmittel, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwelche Färbemittel sind, die eben nicht so gesundheitsförderlich sind. Und es ist schon hart, das ist schon hart. Wenn ich bedenke, wie wir Europäer, wir allgemein von der ersten Welt so ganz selbstverständlich unsere Sachen kaufen, dann, wenn sie uns nicht mehr gefallen, oder dann werfen wir es einfach weg, und es ist einfach so gedankenlos, ja. Und dort, keine Ahnung, kriegt irgendjemand eine chronische Erkrankung, nur weil wir so ein blödes T-Shirt da haben wollen. Und das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Und ich werde jetzt gerade zum Trotz meine Klamotten tragen, bis ich Ja, dauert ja nicht mehr so ausschaue lang, gell? Nein. Nein, nein, nein. Siehst noch gut aus. Ich meine, du siehst jetzt hier auf meinem Bild leicht rosa aus, was das T-Shirt angeht. Ich weiß gar nicht, was für eine Farbe es wirklich ist. Ja, das ist so ein Lachsfarben. Lachs, okay, Lachs. Wir wollen ja nicht So rosa eins der dazu wenigen sagen. T-Shirts, die noch keinen Fleck haben. Wenn Mumbai so eine Großstadt ist, eine indische, in der du kaum Luft holen kannst und immer laut ist, wie ist denn dann Goa? Ist Goa genauso, nur kleiner? Also es ist sehr zergliedert. Goa ist, glaube ich, so ein ganzer Bereich. Also es ist nicht nur doch, ich glaube, es ist eine Stadt, aber es gibt ganz viel so Strände noch und so Vororte, und es ist eigentlich so eine, ja, so ein richtiger Urlaubs- und Touristenort. Also in Mumbai selbst waren wenig Touristen, und dort sind eben einfach sehr viele Leute, die einen Strandurlaub machen. Es gibt wenig Deutsche hier, also ich habe noch keinen Deutschen gesehen. Es gibt eher mehr Russen zum Beispiel, die hier Urlaub dann ziemlich aufführen hier. Also ich habe mit einem Inder gesprochen, der hat sich dann so ein bisschen über die Russen beklagt. Ja, und einfach sehr schöne Strände. Früher war mal sehr viel diese Hippie-Kultur da auch, von ich jetzt aber noch nichts so gesehen habe. Es gibt zwar immer wieder Leute, die so langsam neben einem herlaufen und dann ihren auswendig gelernten Satz vor sich hin sagen, der da lautet: Coca Hash, MDNA, bla bla bla, irgendwas. Also, ja, die wollen einem dann halt irgendwelches Zeug verkaufen. Und es gibt angeblich es gibt so ein bisschen einen Drogenkrieg hier zwischen Afrikanern und den Lokalen hier. Aber ich habe noch nichts mitbekommen. Und es soll hier auch gefährlicher sein als in Mumbai. Also ich nehme jetzt hier wirklich gar nichts mit so in die Stadt. Auch Handy lasse ich im Hostel, und ja, also nur Geld, auch keine Kreditkarte, weil hier angeblich oder immer mal wieder was passiert. Ich will der erste Weltreisende sein, der nicht ausgeraubt wird. Also dem nichts aus der Hosentasche Ach geklaut wird, sagen komm, wir so. du musst so ein paar Räuberpistolen musst du mitbringen, wenn du heimkommst. Ich meine, ich glaube, das gehört zum guten Ton. Ja. Es wirkt nicht so, als wenn du das mit der richtigen Ernsthaftigkeit hier angehst. Ja, nee. Also ich habe bisher eigentlich nur einen Abend gefeiert. Ansonsten habe ich eigentlich immer nur mich brav mit irgendwelchen Leuten unterhalten oder so. Und einen Abend gab es in Südafrika, und heute Abend wird der zweite Abend sein. Weil ich habe mir gedacht, wenn du mal in Goa bist, dann musst du auch mal ordentlich weggehen. Weil Goa ist ja schon ein bisschen so eine Partystadt, und man lernt ja immer Leute kennen. Und da ist eine Schweizerin, und dann sind noch zwei Dänen da, und die Schweizerin hat einen Inder eben kennengelernt. Und der führt uns heute Abend so ein bisschen rum. Und da gibt es einen Club, der heißt Cabana. Und da gehen wir heute Abend hin. Ich freue mich schon. Cabana. Wie ist denn so allgemein jetzt so nach, wie viel sind es denn jetzt? 4 Wochen? 5 Wochen? Die 5. Woche ist es, oder? Ein Monat, ja. Ein Monat. Wie fühlt sich das Weltreisen jetzt nach einem Monat an? Weil du klingst nicht ganz so euphorisch wie vor 2 Wochen. Ja, einer Woche. Ehrlich? Nee, Ja. ich bin hier auf jeden Fall noch euphorisiert. Ich habe so ein kleines Problem ausgemacht. Und zwar, wenn ich früher die Japaner in München gesehen habe, die dann mit der Fotokamera versucht haben, alles festzuhalten, dann habe ich die immer so ein bisschen belächelt, ja. Und die dann halt ein Bier trinken und dann über das Bier, über die Masse staunen, ja, 1 Liter, wow, Riesengetränk und so. Da habe ich immer so ein bisschen schmunzeln müssen, weil sie eben so mit so einer Akribik gemacht haben, so einfach alle Sehenswürdigkeiten abgrasen. Und ich ertappe mich jetzt gerade momentan auch so, dass ich halt irgendwie mir die Highlights reinziehe, ja. Und es ist so, ich will auf der einen Seite nichts verpassen, Also ich will alle wichtigen Dinge gesehen haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich muss auch auf jeden Fall das Leben genießen und ich muss die Zeit genießen, ich muss die Leute kennenlernen und da eine richtige Balance zu finden. Das ist so ein bisschen schwierig, dass man mal sagt, okay, hey, heute mache ich mal einen Strandtag, heute hänge ich einfach mal so ein bisschen rum mit Leuten und ja, ich bin noch sehr so wie so im Arbeitsmodus, dass ich sage, ich muss diese Dinge abarbeiten und ich hoffe, dass ich das so ein bisschen ablegen kann. Aber ich bin auf jeden Fall noch euphorisiert, ja. Oh, absolut, absolut. Mensch, da kannst du ja dann heute Abend einfach mal so ein Joint reinziehen, dann wird das alles etwas entspannter. Ja. Ich will doch feiern, dann passt doch sowas gar nicht. Dann halt. Außerdem mache ich ja sowas nicht. Im Ausklang, ja, stoned in den Morgen. Ja, wie ist denn das? Macht ja sowas nicht. Indien ist ja in unseren Vorstellungen, glaube ich, für viele auch der Ort, aus dem Yogis kommen, in dem meditiert wird, in dem man auch spirituell zu seinem inneren Ich finden kann. Es klingt bis jetzt alles nach Stress, was du so erzählst. Hast du schon irgendwo einen Yogi auf seinem Nagelbrett sitzen sehen oder selber auch mal Probe liegen dürfen? Wie sieht's denn mit der spirituellen Seite aus? Also mein Bruder hat mir zum Abschied, ich weiß nicht, warum er es getan hat, aber er hat es getan, er hat mir zum Abschied ein Buch geschenkt, und zwar heißt es Meditieren in 3 Minuten. Ja, das hast du schon in Südafrika gelesen. Ja, genau, das habe ich jetzt schon zur Hälfte gelesen und habe schon die ersten paar Übungen gemacht. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine Inder kennengelernt, die hier meditierend vor mir aufgetreten wären. Aber vielleicht ist es auch einfach nicht so offen, sondern da muss man dann sowas direkt aufsuchen. Vielleicht finde ich es ja noch in Delhi. Also eigentlich muss ich schon noch mal meditieren, so richtig meditieren hier in Delhi und so einen kleinen Eintageskurs machen. Ja, da gibt's ja eine ganze Industrie. Also es gibt eine Industrie von so Selbstfindungsreisen. Einfach deswegen, weil in Indien ja das Preisniveau so niedrig ist, dass du für relativ wenig Geld ziemlich lang irgendwo sein kannst, kannst du da ja die 6 Wochen in irgendeinem Kloster buchen, wo du dann eine Schweigemeditation lernst und durchgefüttert wirst und wenig mehr als die Flugkosten hast. Also, wie gesagt, ich habe noch nichts gesehen, weil ich noch nicht aktiv danach geschaut habe. Wobei interessieren wird's mich schon, aber dann muss man auch mal abwägen, okay, was mache ich jetzt und was lasse ich weg? Ja, das ist so ein bisschen mein Zwist, in dem ich mich befinde, den ich vorhin beschrieben habe, ja. Man kann nicht alles machen und es darf auch nicht in so einer Hektik und im Stress ausarten. Ja. Also wir haben ja irgendwann haben wir ja mal, ich glaube in Folge 1 oder 2 sind wir davon ausgegangen, dass dir irgendwann auch mal langweilig wird und mal so einen Tag lang lahm im Hotelzimmer rumhängen angesagt ist, wo du dann vielleicht Videos schneidest. Das ist noch nicht eingetreten bis jetzt, oder? Also Videos schneidest du, machst du übrigens verdammt cool, aber ansonsten lahm und entspannt noch nicht. Ja, das kommt, also wirklich, es ist sehr viel Programm. Also ich bin jetzt hier 3 Tage hier in Goa und dann erst morgen habe ich noch mal einen vollen Tag und dann den übernächsten Tag fliege ich ja dann schon wieder nach Delhi. Also es ist schon vollgepackt mit Programmen. Also so viel Zeit für Relaxen bleibt mir gar nicht. Heute habe ich mal einen Tag mal einen Beachtag gemacht. Mal zur Hälfte hier am Pool. Das Hostel ist sehr schön, wo ich bin. Castle House heißt es. Und einen halben Tag hier im Hostel und einen halben Tag an der Beach, ja. Aber das war es eigentlich so und ja. Wie entscheidest du denn, was dein Programm ist? Weil dein Programm ist ja nicht so voll, weil es ein Reiseveranstalter vollknallt. Man lernt eben immer irgendwelche Leute kennen und die sagen dann eben, also wir wollten morgen zum Beispiel eigentlich Delfine anschauen. Da gibt es so ein Boot, da kann man dann mit denen rausfahren und die zeigen einem dann, wo die Delfine sind und so. Und dann kann man sich die Delfine anschauen. Und das wollten wir eigentlich morgen tun und so läuft es dann immer. Ja, da hat immer irgendjemand eine Idee und man kommt dann alles sehr schnell ins Gespräch und dann macht man eben immer irgendwas. Also wie gesagt, heute Abend gehen wir zusammen alle weg, obwohl ich die Leute erst seit einem Tag kenne. Wobei einen habe ich in Mumbai kennengelernt, der kommt jetzt auch, ist heute hier angekommen und der kommt jetzt auch mit. Also es ist dann auch oft so, dass man dann jemanden kennenlernt und der zieht dann mal so 1 oder 2 Stationen mit. Und den trifft man dann wieder, so 1 Tag später oder 2 Tage später oder umgekehrt, ja. Hast du denn reingehört in Hörsuppe? Ja, cool. Wir sind ja hier zitiert worden. Ich bin stolz. Ja. Ich bin stolz. Ja, auf uns. Apropos Links und Beitrag und so weiter, damit wir es nicht vergessen. Es hat uns ja jemand auf unseren Anrufbeantworter auf der Seite gesprochen. Also du hattest ja beim letzten Mal gesagt, ich will, dass mich jemand mal meldet. Es kam ein Audio-Post rein und den kann ich mal anspielen. Hallo Alex, hallo Dirk, hier ist der Tobi aus Schwabmünden. Ich bin ein Kommilitone vom Alex, der mit Rupert und Alex den ersten Trailer für diese Reise aufgenommen hat. Wir verfolgen mit größter Freude euer Ferngespräch und auch die Homepage. Alex, sorry, dass ich dich noch nicht auf weiteren Kommunikationswegen kontaktiert habe, aber es ist echt toll von dir, diese ganzen Mitteilungen zu erhalten. Es ist echt schön, das mitzuverfolgen, hier aus unserem Hamsterrad in Deutschland. Ich komme momentan gerade um 22.30 Uhr von einer Poi-Session aus dem Lütperpark zurück, habe mir währenddessen dieses Ferngespräch Episode Nummer 5 angehört. Es ist echt toll, wie ihr das aufzieht. Macht Spaß zu verfolgen. Macht's weiter so. Grüße auf die andere Welthalbkugel. Ja, viel Spaß weiterhin auf der Reise. Bis dann. Ciao. Yeah! Cool. Danke, Tobi. Freut mich. Sehr, sehr cool. Ja, also noch hat außer Tobi niemand drauf gesprochen, aber das vielleicht dann einfach nochmal verstärkend als Aufruf. Ihr habt Alexander gerade jubeln hören. Also das macht er gerne nochmal, falls irgendjemand anders was hinterlässt. Gerne auch Fragen oder Anmerkungen. Ich glaube, die sind genauso willkommen. Und für mich ist es auch wirklich so ein, habe ich das letzte Mal ja auch schon gesagt, einfach so ein Stück weit auch noch zu Hause, ja, das ist wie so ein Ankerpunkt, ja, mit dem man sich so ein bisschen mitdreht, ja, das tut echt gut. Telefonierst du eigentlich sonst mit irgendjemandem nach Hause? Gibt's irgendwelche anderen Leute, die noch mit dir Kontakt halten, oder sind wir die einzigen, die dich zu hören bekommen gerade? Ja, doch, das ist, also zu meiner Family habe ich eigentlich, seitdem ich weg bin, viel mehr Kontakt, ja, weil wir eben die ganze Zeit skypen, das ist auch ganz cool, weil dann einfach ein Bild da ist. Wir haben davor nie geskypt, wir haben uns halt einfach, also ich bin nicht so oft bei meinen Eltern, ja, so alle 2-3 Monate mal. Und jetzt sprechen wir uns halt ständig über Skype und das ist ganz schön. Also das hat einen tollen Effekt gehabt. Und auch mit anderen Leuten aus München skype ich hin und wieder. Und durch das Skype ist man nicht so weit weg, wie wenn man jetzt nur das reine Audiosignal hat. Zum Bild ist einfach nochmal echt eine andere Qualität. Also hast du mehr Kontakt zu den Beziehungen, die du in Deutschland gelassen hast, als zu den neuen Beziehungen, die du jetzt unterwegs aufbaust? Ja, über Facebook oder sowas schreibe ich auch schon mit Leuten, die ich auf der Reise kennengelernt habe. Und man tauscht sich dann so aus, hey, wo bist du gerade? Ja, ich bin in Indien. Der andere sagt dann, hey, ich bin gerade in Australien. Und dann sieht man eben Bilder von denen, die sie dann posten auf Facebook. Und man lebt dann so ein bisschen mit, ja, man ist so eine kleine Gemeinschaft und das ist schon toll, was heutzutage über die Medien da oder über das Internet so möglich ist. Also beides, also die Leute, die ich kennengelernt habe und aber auch viele von zu Hause, ja. Und du hattest ja mal ursprünglich diesen Plan, eventuell auf jedem Kontinent ein paar spezielle Menschen kennenzulernen, die du dir vorher überlegst oder die du dir rauspickst. Irgendwelche berühmten Leute, Leute, die was Besonderes geschaffen haben. Hast du das eigentlich auch irgendwann mal versucht oder ist es jetzt erstmal verschwunden in den vielen, vielen Dingen, die du dir so anschaust? Also keine Chance momentan, da irgendwie was auszumachen. Du siehst, wie schwierig das mit unserem Skype-Telefonat war. Einfach zeitlich momentan nicht möglich. Ich denke, ich habe mir ja am Anfang so ein bisschen, also jetzt Südafrika, Dubai, Indien ist alles sehr, und Nepal eben, was als nächstes kommt, ist alles sehr eng getaktet. Und danach kommt dann eben Vietnam und ganz Südostasien und da werde ich mehr Zeit haben. Und dann kann ich auch vielleicht mal sowas dann auch mal irgendwie vielleicht hinbekommen. Aber es ist schwieriger, als ich gedacht habe. Ich hab gedacht, ich habe mehr Freizeit. Aber es ist schon, also ich habe mir das ziemlich vollgepackt. Du bist schon ein Kind der Leistungsgesellschaft, oder? Ja, ja, ja. Aber weißt, ich bin jetzt 10 Jahre lang einfach konditioniert worden durch meinen Job, ja, dass ich ständig, also es, Bei uns ist es ja nicht so, dass wir irgendwie Siesta machen und mittags dann einfach mal ein bisschen chillen und dann ja, und dann gehen wir halt morgen nicht in die Arbeit, sondern bei uns ist es wirklich immer absolut durchgetaktet und wir sind es nicht gewohnt. Und wenn man das 10 Jahre lang gemacht hat, dann ist man wie ein Hund, ist man dann dressiert. Oder ich fühle mich so, ja. Und da muss man erstmal diese Freiheit wieder erlernen. Naja, du hast ja noch Zeit zu üben. Und ja, genau. Also ich glaube, jetzt fängt so ein bisschen die Entspannung an. Die nächsten Stationen, wie lange bist du jetzt noch in Indien? Also ich bin jetzt noch circa ja, so 10 Tage in Indien. Okay. 10 Tage in Indien, 10, 12 Tage in Indien. Und dann geht es eben mit einer geführten Tour nach Nepal. Nepal werden wir wahrscheinlich ein Bandbreitenthema haben. Ich glaube, ich würde das nächste Mal ein bisschen anders machen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal reise, würde ich einfach so sagen, ich kaufe mir jetzt ein Hinflugticket und nach Indien und das war's. Und dann schaue ich so und lasse mich einfach so treiben. Ohne eine Idee, was man machen könnte. Ja? Und wenn dann denkt man sich halt, okay, jetzt habe ich Mumbai nach 3 Tagen gesehen und ach, was könnte ich denn jetzt machen? Jetzt nehme ich einen Zug nach Goa oder eben sonst wohin. Also, dass man noch mehr Flexibilität hat. Also durch diese Flüge und so weiter habe ich mir das schon ziemlich, habe ich mir ein Korsett gesetzt. Und ich muss jetzt eben diese Route machen. Warum Ja, und eigentlich? wenn es. Wie bitte? Warum eigentlich? Ja, weil ich dann halt Umbuchungsgebühren zahlen müsste. Ach ja, das wär's doch mal wert. Ja, oder manchmal sind es auch so kleine Sachen, dass einfach, dass ich dann, dass irgendwie, dass man ein paar Leute kennenlernt und dann aber aufgrund des Zeitdrucks halt weiter muss und die sagen, hey, ich bleibe noch 2 Tage, magst nicht auch noch 2 Tage bleiben? Und dann denkt man sich, ach, eigentlich würde ich ja gern 2 Tage bleiben, aber ich muss ja wieder weiter, ja. Und da hätte man einfach noch ein bisschen mehr Spielraum. Und Also, ja. ich will jetzt nicht wie ein Klugscheißer klingen, aber du bist doch der, der seinen Spielraum definiert. Also, es ist, wie viel waren es? 50 Euro, wenn du umbuchst, oder waren es 100? Ich weiß es gar nicht. Also einfach da beschließen, ich mag die Leute, ich bleib jetzt da. Du bist der Einzige, der dich davon abhalten kann. Ja, vielleicht muss ich da noch ein bisschen lockerer werden. Ja, du hast recht, ja. Oberlehrer. Ja. Klugscheißer, es ist genetisch bedingt. Nein, du hast schon recht, ja. Hast schon recht. Aber ich hab mir auch nur am Anfang das so ein bisschen eng gesetzt. Das habe ich mir auch ganz bewusst gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich aus dem Arbeitsleben rauskomme, brauche ich irgendwie was Getaktetes. Ja, wenn ich da zu viel Freiraum habe, dann fühle ich mich vielleicht auch ein bisschen verloren. Ja, das war so meine Annahme. Und deshalb habe ich mir die ersten 2 Monate ein bisschen enger getaktet und danach wird es dann eben lockerer in Südostasien. Und ja, bis dahin halte ich noch aus. So schlimm ist es gar nicht. Es gibt Schlimmeres, ja. Okay, dann würde ich sagen, lasse ich dich jetzt mal auf die Piste gehen. Hey, es ist sogar der Start ins Wochenende. Es passt ja sogar. Ich meine, du hattest mir Ja. ja geschrieben, dass du langsam vergisst, was Wochentage sind. Also lass dir gesagt sein, es ist Wochenende. Du kannst also die Sau rauslassen. Ist völlig legitim. Es werden alle anderen um dich rum auch machen. Und es war wie Ja. immer großartig, mit dir gesprochen zu haben und zu sehen, dass es dir anscheinend prima geht. Ja, eine Sache vielleicht noch, Ausblick für die Hörer und für uns auch zum Organisieren. Wann hören wir uns wieder? Was werden da geschickt? Vielleicht von meiner geführten Tour nach Nepal irgendwo. Ja, wenn es in Zwischen. Nepal sowas wie WLAN gibt, das wissen wir ja nicht. Wobei die Hostels sind eigentlich ganz gut versorgt immer. Ja? Okay. Ja. Also gerne. Ich möchte dir wie immer nicht noch einen Termin reinstellen, den wir jetzt schon ausmachen. Und wie es die letzten Male funktioniert hat, melde dich einfach, wenn dir danach ist, und wir werden es dann auch irgendwie hinkriegen. Alles klar. Cool. Pass auf dich auf, viel Spaß. Lass es krachen. Ich erwarte Partyvideos von Goa. Yeah. Nee, ich nehm meine Kamera nicht mit. Aber ich werde berichten. Genau. Viele Grüße nach Deutschland. War gut, mit dir geredet zu haben. Pass auf dich auf. Viel Spaß. Mach's gut, Ciao. ciao. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, warum nicht? Ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Die